Meine Damen und Herren, wir stehen an der Eisenbahnstrecke Hamburg-Berlin, um Ihnen von hier aus heute Morgen um 3.36 Uhr die Vorbeifahrt des Schienenzeppelins, des Propellerwagens von Krukenberg zu übertragen. Wir haben eine Gerade von etwa 2 Kilometern vor uns. Im Augenblick kommt der Propellerwagen in die Kurve, um jetzt in die Gerade zu gehen, nimmt Richtung auf uns, auf unser Mikrofon und kommt jetzt hierher mit einer sehr großen Geschwindigkeit. Das Geräusch des Wagens ist jetzt zu hören. Achtung! Im Augenblick hat der Wagen unser Mikrofon passiert. Wir haben Sie teilnehmen lassen, meine Damen und Herren, an einem Teil der ersten großen Versuchsfahrt des Schienenzeppelins, des Propellerschnellwagens von Krukenberg in Hannover. Der Wagen hat heute Morgen seine Fahrt angetreten, fahrplanmäßig, wie die Fahrt angesetzt war, um 3.27 Uhr. Bekanntlich ist ja angegeben, die Fahrzeit des Wagens von 3.27 Uhr bis 5.05 Uhr morgens. Also um 5.05 Uhr soll der Wagen bereits in Berlin sein. Er will eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 170 Kilometern halten und eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 220 Kilometern herausfahren. Es war ein herrliches Bild. In der frühen Morgenstunde haben sich viele Menschen hier schon eingefunden, die übrigens auf die ganze Strecke naturgemäß verteilt sind. Jeder hat versucht, sich den besten Platz herauszusuchen. Und das Bild dieses Wagens, den Sie wahrscheinlich alle schon einmal abgebildet gesehen haben, ist natürlich ein großartiges. Wenn man die Länge des Wagens und die schnittige Form, die Stromlinienform, die dieser Wagen aufweist, sieht. Der Wagen liegt sehr tief, fast auf den Schienen, sodass man wirklich den Eindruck hat, einen Zeppelin oder vielleicht ein Torpedo auf Schienen vor sich zu sehen.